معروفة. في مجلس الكنائس العالمي عام 1979 اجتمع وقرر أن يدعم الشيعة ويدعم الصوفية ويدعم مثل هذه الطوائف حتى يعني يستطيعوا أن يقضوا على أهل السنة والجماعة، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. خلينا نشوف آخر شيء. في ألمانيا بيقول السنة المحمدية ولا؟ لا، في بعض الألمان بيقول محمدي ولا شيعي ولا؟ يقول لك المسلمين محمدان، لأنه الألمان محمدان يعني. الألمان يعتقدوا أنه كأنه نحن نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نعبد النبي. طيب غودا زاكت فاسس مت ديزن لويتن دي هايسن الأحمدية جماعات أو دي هايسن قديانية فاسن ديز لويتن وال إير دي هوت هاد زي غزاكت هابن دي هابن موشي جباوت أند دي أستر موشي إن أوستن دويتشلاند. داس إس جلوجن إرسمان، داس إس نيش دي أستر موشي إن أوستن دويتشلاند، داس إس أني جروسي لوجي. Unser Moschee ist hier seit mehr als 15 Jahren und wir sind in Ostdeutschland. Es gibt auch in Dresden eine Moschee, es gibt in Chemnitz eine Moschee, es gibt in Rostock eine Moschee, es gibt in Greifswald eine Moschee. Aber vielleicht meinen Sie damit eine Moscheebau. Ein Moscheebau. Auf jeden Fall, die Moschee braucht keine Kuppel und kein Minarett. Die Moschee ist ein Gebetsplatz. Auf jeden Fall, das sind die Lügen von Presse, das kennen wir schon. Ich meine, Bild-Zeitung-Niveau, das kennen wir. Barakallahu fikum, aber diese Ahmadiyya Qadiyaniyya, was sind diese Leute? Diese Gruppe, Barakallahu fikum, wurde vor ungefähr 200 Jahren gegründet von einer Person, die hieß Ahmed Mirza al-Qadiani. Ahmed Mirza al-Qadiani. Der war in Indien. Und als die Engländer Indien besetzt haben, dann haben sie jemanden gebraucht, der in ihrem Namen spricht, weil die Leute Muslime waren. Und dieser Mann, Mirza al-Qadiani, war ein Agent für die Engländer. Und er hat den Leuten gesagt, ihr dürft euer Land nicht verteidigen. Und diese Leute, die Engländer, dass sie gekommen sind und sie haben alles, was das Land gehabt haben, von Guten weggenommen, der sagt, nein, die haben euch Maschinen geholt und die haben euch Zivilisation geholt. Und er war immer Verbündeter mit diesen Leuten. Dann hat diese Person behauptet, dass er Jesus wäre. Die Leute haben ihm nicht geglaubt, die haben ihm gesagt, du bist Lügner. Dann hat er gesagt, der wäre Al-Mahdi. Die haben ihm gesagt, auch du bist Lügner. Dann hat er gesagt, ich bin der Prophet, nicht der letzte Prophet, aber ich bin ein Prophet. Und es kann sein, dass nach dem Propheten ein Prophet kommt. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nach mir werden 30 Leute kommen, die sind alle Lügner und jeder behauptet, der wäre Prophet und das ist ein Beweis, Ahmed Mirza al-Qadiani. Wisst ihr auch, wo Ahmed Mirza al-Qadiani gestorben war? In der Toilette. In. Und normalerweise nach ihrem Glauben von Qadianiyya, die sollten ihn in der Toilette auch begraben. Aber die haben das nicht gemacht. Auf jeden Fall, was sagen diese Leute jetzt religionsmäßig? Die verfälschen den Koran nach ihrem Kopf, die interpretieren, dass Jesus gestorben ist und dass Jesus nicht wiederkommt. Die glauben nicht an die Hadithe von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die nehmen keine Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die lügen viel über die Propheten und über so. Diese Leute mit Konsens sind keine Muslime. Und die sind Kuffar, Murtaddun, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man darf sie nicht heiraten, ihre Frauen nicht heiraten. Man darf ihnen keine Frauen geben zu heiraten. Man darf ihr Fleisch nicht essen, wenn sie das geschlachtet haben. Und man darf, barakallahu fikum, natürlich bei ihnen nicht beten. Das ist keine Moschee von uns, was dort ist, sondern das ist ein Platz von Schirk, wal-iyadu billah, und Kuffar. Aber hier nennt man das in Deutschland Moschee, da soll man das nennen, wie man will. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das steckt unser Glauben, wenn wir sowas hören. Und ich hatte vor ungefähr 13 Jahren mit so einem Imam von Al-Ahmadiyya diskutiert hier in Leipzig. Die wissen gar nicht vom Islam. Und das sind wie diese Sufis und sowas. Aber natürlich, die Sufis, meisten von ihnen sind Moslem. Aber diese Leute sind keine Muslime, barakallahu fikum. Einer, der behauptet, dass nach dem Propheten Muhammad sallam ein Prophet kommt, der ist kein Muslim mehr. Einer, der die Sunna verleugnet vom Propheten Muhammad sallam, ist kein Muslim. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Deshalb auch, die nennen sich auch At-Taif al-Qadiani oder Al-Ahmadiyya Jama'at nennen sie sich. Und die haben ihre Hauptzentrale in England. Und natürlich, die bekommen Unterstützung. Übrigens 1979 oder 81 war das, es gab so eine Konferenz von den Kirchen in der ganzen Welt. Und da hat man, das war in den USA, und die haben dort was sozusagen als Empfehlungen, die haben das geschrieben, unter anderem, dass sie solche Gruppierungen wie Ahmadiyya, Schia, Sufismus, alles was gegen die Sunna sind, dass man diese Leute unterstützt, damit man den Islam schwächt. Aber die sollen planen, wie sie wollen. Planen, wie sie wollen. Seit 1400 Jahren versucht man, den Islam zu vernichten. Und seit Nuh a.s. und seit Ibrahim a.s. will man die Propheten nicht glauben. Aber am Ende, bis heute erwähnen wir Nuh. Und bis heute erwähnen wir Ibrahim. Und bis heute gibt es Islam. Und das wird bleiben. Das wird bleiben. Aber leider, wir Muslime, wir haben unsere Religion nicht richtig verstanden. Das ist die Sache. Dass man sagt, wir sind gegen Ur-Islam. Das heißt, wir sind gegen Koran und Sunna. Wir sind gegen den Islam vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil das Ur-Islam ist. Es gibt keine, diese Leute sind gegen Islam von Ibrahim alaihi salam und von Nuh alaihi salam, von Adam alaihi salam. Aber was sagen die Muslime? Die sagen dir, ja, warum gehen wir nicht zum Theater? Man beschimpft den Propheten im Theater und der Muslim sitzt und sagt, schön. Man köpft unseren Propheten, da sagt man, ja, wir gehen. Diese Person, die sowas macht, das ist kein Aufruf gegen diese Leute, die können alles tun, was sie wollen, weil die sowieso keine Muslime sind. Und wir wissen, dass sie Hass gegen den Islam haben. Das wissen wir schon. Nicht alle Leute, aber manche. Aber dass die Muslime bis jetzt nicht begriffen haben, dass dieser Angriff gegen ihre Religion ist, Subhanallah, ich meine, mit wem haben wir zu tun? Ich erinnere mich 1994. Ich habe eine Rede gehalten 1994. Das ist nicht mehr zur Verfügung, leider, weil die Kassetten, ich meine, weggenommen sind. Ja. Man hat meine Kassetten gebeutet, alle ausgebeutet. Ja. Ja. Ich habe damals gesagt, Muslime, wir müssen um unsere Existenz in diesen Ländern fürchten eines Tages. Das war 94, wir sind heute 2008, vor 14 Jahren. Und Subhanallah. Weil man die Sachen sieht, Barakallahu fikum. Und solche Leute wie Al-Ahmadiyya, Al-Qadiyaniyya, in dieser Zeit, dass man sie nach oben bringt, sagt man, ja, die sind anders als die normalen Muslime. Natürlich, sie sind anders, weil sie alles verleugnen. Und weil sie unterstützt werden von England. Ja? Ja, das ist die Sache. Willst du deine Religion verkaufen, dann wirst du überall willkommen sein. Aber am Ende fällst du auf deine Nase. Holako. Holako. Holako. Lama dakhala Baghdad. Alladhina fatahu lahu abwab Baghdad kanu ithnan. Wahad kan ismu Ibn al-Alqami. واحد كان اسمه الطوسي. فلما أخذوا هولاكو بغداد، هو أجداد الخميني اللي كان الخميني يمدح فيهم. فلما دخلوا بغداد أتوا إليه، قالوا له الآن الجائزة. قالوا إيه، مو على رأسي، هيشامية طبعا، مو على رأسي. قالوا مو على رأسي لأنه هو تتاري، شو دخلوا بالشو؟ أو خلوا مو على راسي. جميعنا مسلسلات ساعات. إيه نعم، لازم نحن كمان ناخذ الموجة. قالوا مو على راسي. قال له هات السياف، تعال اقطع له راسه. قام. نحن فتحنا لك هذه المكافأة؟ قال الذي يخون دينه، الذي يخون دينه ويخون أهل دينه سيخون غدا هلاكه، قطعوا راسه، فكانت الجائزة. فكل إنسان يخون الله ويخون الرسول يقع في شر أعماله. فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. هولاكو، ich weiß nicht, ob die Brüder und Schwestern Holako von diesem Mann gehört haben, ja? Holako, der war der Großvater von Genghis Khan. Genghis Khan, kennt ihr Genghis Khan? Genghis Khan, schau es mal auf Alemanni, Genghis Khan. Genghis Khan. Holako war sein Großvater im Jahre... Im Jahre... تقريبا 1251 هيك كان او 1052 كان. Auf jeden Fall بارك الله فيكم im 7. Jahrhundert ist Holako gekommen nach Hijra und Holako hat Bagdad eingenommen. Wer hat die Tore von Bagdad für Holako aufgemacht? Die waren zwei Leute. Die sind natürlich die Großväter von Al-Khumeini. Weil Al-Khumeini immer diese Leute gelobt hat, ja. Einer heißt At-Tusi und einer heißt Ibn al-Alqami. Diese Leute haben die Tore von Bagdad aufgemacht. Einer war der Minister von Polizei. Und einer war Minister von der Armee. Minister von Armee hat alle Leute, die Soldaten nach Hause geschickt. Und Minister von Polizei hat die Polizei so, die Zahl so verringert, dass sie überhaupt nicht tun können. Als sie dann kamen, Holako und seine Soldaten, der hat die Tore von, die haben für ihn die Tore von Bagdad aufgemacht. Und er hat Bagdad eingenommen. Dann kam At-Tusi und Ibn al-Alqami. Ibn al-Alqami kam zu Holako, der hat ihm gesagt, Holako, ich habe dir Geschenk deines Lebens getan und ich will, dass du mir meine Prämie gibst. Gib mir meinen Lohn und meine Prämie. Der hat ihm gesagt, ja, du bekommst deine Prämie und deinen Lohn. Köpft ihn. Er hat gesagt, ich habe dir ermöglicht, Bagdad einzunehmen und du köpfst mich. Der hat ihm gesagt, derjenige, der seine Religion und sein Landsleute verraten hat, der wird auch später Holako verraten. Sag subhanallah, denk nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Leute sozusagen lässt, dass sie alles tun, was sie wollen. Und das ist normal, liebe Brüder und Schwestern, in so einer Zeit. Übrigens, ja, das ist kein Aufruf, dass man die Leute tötet oder dass man mit den Leuten was macht. Wir sind in diesem Land und wir bleiben friedlich und wir sind nicht Richter. Wir sind keine Richter, dass sie Urteile fällen über die Leute. Ja, das ist wichtig. Aber passt auf, Barakallahu fikum, nur eine Regel ist das. Wenn du deine Religion verkaufst, dann wirst du selber auf deine Nase fallen. Und keiner wird dir helfen. Und die Ersten, die für dich geklatscht haben, werden die Leute, die dich anspucken werden und sagen, ja, der Verräter. Also aufpassen. Khairisch. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بارك الله فيكم درسنا باللغتين العربية والألمانية وسنتابع إن شاء الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد وصلنا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات البيت البكري وقلنا أن أبا بكر رضوان الله عليه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور والمشركون يبحثون عنهم وأبو بكر رضوان الله عليه يعني يريد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء وكذلك أسماء رضوان الله عليها شقت نطاقها نصفين وعبد الله بن أبي بكر كان وعامر بن فهيرة كلهم ضحوا من أجل هذا الأمر العظيم فكانوا يأتون في الليل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه أخبار أهل مكة، وكانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب حتى يتزود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم أتى عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط، وبدأ يدلهم الطريق. وبعد 3 ليالي بدأ المسير، فسلك أسفل مكة ثم إلى الساحل إلى عسفان، ثم انحاز بالطريق، يعني أخذ طريق آخر بحيث أنه ما يلحقه الناس ذهبوا من طريق معين، هو أخذ طريق الساحل. وهنا بارك الله فيكم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة على امرأة اسمها أم معبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها. وطبعا قصة أم معبد رواها البيهقي وغيره، رواه ابن خزيمة والحاكم، وطبعا بطرق فيها مقال، بطرق فيها مقال. طبعا أم معبد مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط، وأم معبد هي عاتكة بنت خالد بنت خليد الخزاعية، وكانت لها خيمة على الطريق، فكل ما كان يمر عندها كانت تسقيه وتطعمه. وكان عندها شاتين ثمينتين ولكن مسنتين، ما عندها يعني شيء من الحليب، وكانت سند جدب. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرادت تعطيهم شيء بس ما عندها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات فقال لها: هل بها من لبن؟ فقالت: لا ما عندها. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: نعم. قالت له: إذا في حليب خذ. فدعا بالشات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ضرع الشات وسمى الله ودعا لها، فسبحان الله درت حليبا عظيما، وشربوا جميعا، ويعني حتى أنهم ما كان عندهم مكان يشربون بعد ذلك. ثم بارك الله فيكم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعي لأبي معبد إذا جاءك. فجاء أبو معبد زوجها وكان عنده بعض العنز، فلما رأى اللبن عجب، قال: ما هذا يا أم معبد؟ قال: كيف الشامة ما عندها يعني حليب كيف؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. فقالت له من حاله كذا وكذا. قال: صفيه. قالت له: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني وجهه جميل، حسن الخلق، حسن الوجه، حسن الخلقة، أكحل وكذا إلى غير ذلك. فوصفت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال لها: هذا هو صاحب قريش، يعني هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكرم أم معبد على هذا الصنيع الذي يعني كان معها. طبعا ذكر أنها هاجرت هي وزوجها وأسلما، وأنهم أسلما، وأسلم كذلك أخوها حبيش بن خويلد رضوان الله عليه. طبعا في الطريق لما كانوا يمروا كان الناس تعرف أبو بكر، لأن أبو بكر كان تاجر ورجل شيخ معروف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب مو معروف، فكانوا يسألون لأبي بكر: من هذا الذي معك أيها الشيخ؟ فيقول أبو بكر: هاد يهديني السبيل، يعني واحد يفرجيني الطريق. فالناس كيف تفهمها؟ كأنه دليل له يفرجي، ولكن هو يقصد الدين، أنه يهديه الطريق أي يعلمه الدين. سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الجميل لأبي بكر رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. Und so unterwegs safara bis und deutsch und wir haben zuletzt über die Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Wir haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Mekka verlassen und er ist in eine Berghöhle mit Abu Bakr gegangen und die sind dort geblieben. Diese Berghöhle, die hieß Ghar Thawr. Ghar Thawr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dort geblieben und der hat mit Abu Bakr 3 Nächte dort übernachtet. Während diese 3 Nächte, Abu Bakr hat den Propheten, der wollte nur den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützen. Eine Schlange hat ihn gebissen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat was gelesen und das war, als ob er nicht von Schlangen gebissen worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran, in Surat al-Tawbah, die Ayah 40, das erwähnt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr sagte, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Es wird Allah ist mit Abu Bakr und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich das Haus von Abu Bakr, die Familie von Abu Bakr, die haben sehr viel für den Islam getan. Sie haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geholfen. Asma hat ihnen Essen vorbereitet und damit die Leute das nicht sehen, es gab wie ein Gürtel, was die Frauen an ihrem Bauch getragen haben. Die haben das geschnitten, zwei Teile gemacht. Ein Teil, damit sie Essen trägt und ein Teil, damit sie sozusagen ihr Kleid zusammenbinden kann. Und von hier heißt oder hieß sie Zatun Nitaqain. Das wird mit zwei Gürteln sozusagen. Asma radhiyallahu anha. Abdullah bin Abi Bakr. Abdullah bin Abi Bakr. Der hat gewartet bis in der Nacht und der hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Essen mitgenommen und etwas zum Trinken und der hat ihnen gesagt, der hat Abu Bakr und dem Propheten gesagt, was in Mekka gesprochen wird. Die Leute suchen fieberhaft nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Prophet ist in der Nähe von ihnen. Aber die haben ihn nicht gesehen und die könnten nicht wissen, wo der ist. Dann nach 3 Nächten kam Abdullah ibn Uraiqat. Abdullah ibn Uraiqat war eine Person, die die Wege richtig gekannt hat. Der könnte die Wege gut. Der war sehr bekannt auch für diese Sache. Der kam zu ihnen, anstatt dass er den normalen Weg nimmt, der hat einen anderen Weg genommen. Die sind erstmal nach Norden und dann nach Westen. Und vom Westen haben sie den Weg an die Küste und dann in Richtung Norden. Und dann kam er wieder. Damit sozusagen wie Manöver macht, damit die Leute den Propheten nicht finden. Weil die Mekkaner, die gesagt haben, derjenige, der den Propheten holt, lebendig oder tot, bekommt 100 rote Kamele. Das ist diesen Millionen wert. Auf jeden Fall, dann sind sie auf dem Weg. Auf dem Weg gab es eine Frau, die hieß Ma'bad und die war bekannt. Übrigens, Al-Bayhaqi, Al-Hakim und andere Gelehrten Ibn Khuzaymah, die haben diese Geschichte erwähnt. Aber die Überlieferungsketten von dieser Geschichte, die sind nicht so klar authentisch. Ja? Ich meine, das sind umstritten, aber auf jeden Fall. Ma'bad, die später den Islam angenommen hat, radhiyallahu anha, war eine Frau, die war gastfreundlich und die Leute kamen zu ihr und die haben bei ihr gegessen, getrunken und die sind weiter. Das war wie heute, wenn wir sagen Reststätte auf dem Weg. Raststätte oder sowas. Wenn du Pause machst auf Autobahn, dann bleibst du dort ein bisschen, du isst, du trinkst und du fährst weiter. So war dieses Zelt von Ma'bad. Der Prophet war dort mit Abu Bakr und Abdullah ibn Uraiqat und Amr ibn Fuayra. Die waren dort, aber die wollten etwas essen. Und in diesem Jahr war das ein Trockenheitsjahr. Es gab kein Wasser, es gab kein Grünes, damit die Tiere etwas fressen können. Deshalb die Schafe und die Ziegen von im Ma'bad, die haben keine Milch gehabt oder wenig Milch. Der Prophet hat geguckt, er hat eine Ziege gefunden. Er hat dem Ma'bad gesagt, hat diese Ziege Milch? Da hat ihm gesagt, die hat gar nicht. Gar. Er hat gesagt, darf ich aber trotzdem diese Ziege melken? Dann sagt, wenn du Milch bekommen kannst, bitteschön. Der Prophet hat seine Hand auf diese Ziege getan, der hat gesagt, Bismillah. Und er hat das gemolken. Und Ma'bad hat das nie geglaubt. Es kam Milch. So viel, dass alle Leute getrunken haben. Und er hat ihr gesagt, lass ein bisschen auch für deinen Mann. Und der Prophet sallam, ist vorbei. Dann kam Abu Ma'bad. Der hat Milch gefunden. Der hat gesagt, woher hast du Milch? Da hat sie ihm gesagt, ja, da kam ein Mann und der hat das gemolken und das kam. Da hat sie gesagt, erzähle mir von seinem, wie er aussah, beschreibe ihn. Da hat sie ihm gesagt, der war so ein Mann, sein Gesicht war schön, seine Haare waren so und so, so, so. Da hat sie gesagt, oh, das ist der Mann, den Quraysh sucht. Ich werde hinter ihm gehen. Aber der hat ihn nicht, der konnte den Propheten sallam, nicht erreichen. Und er konnte das nicht machen. Später, als Ma'bad und ihr Mann und ihr Bruder den Islam angenommen haben, die haben vom Propheten Muhammad sallam, sage ich jetzt so, Prämie bekommen, weil sie ihm eines Tages geholfen haben. Auf dem Weg dann weiter zu Medina, nach Medina, die Leute, die haben Abu Bakr gesehen von anderen arabischen Stämmen. Und die kannten Abu Bakr, weil Abu Bakr ein Handelsmann war, Händler war. Und die Leute kannten ihn, aber die Leute kannten nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die haben ihm gesagt, wer ist dieser junge Mann, der mit dir ist, Abu Bakr? Wer ist dieser junge Mann? Subhanallah. Abu Bakr sagte, das ist eine Person, die mir Rechtleitung zeigt oder der mich rechtleitet. Was meint er mit rechtleitet hier? Leiten? Der meint nicht jetzt, die Leute haben verstanden, dass er ihm den Weg zeigt. Aber Bakr meinte, der zeigt mir den Weg in der Religion, weil er mich zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala bringt, zur richtigen Religion. Und so sind sie weiter auf dem Weg. قريش كانت قد جعلت لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا مئة ناقة ومن بين هؤلاء الذي سمعوا بهذا الخبر سراقة ابن مالك جعشم المدلجي وهو من كنانة قال سراقة فبينما أنا جالس في مجلس قومي بين مدلج أقبل رجل من بني عفوا مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد وجدت آنفا أسودة بمعنى سواد يعني جمع سواد يعني أشخاص بالساحل أراها محمدا وأصحابه وأصحابه يعني أكيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم قال لعل وسكت الرجل سكت قال سراقة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها عليه يعني تأخذها حتى الناس ما يشوفوها وتحبسها وأخذت رمحي وانطلق سراقة حتى دنا منهم يعني حتى صار قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت بي فرسي فخررت عنها سقط من فوق أول شيء الفرس وقعت وهو سقط من فوق الفرس فأهويت يدي في كنانتي يعني كيس من جلد في السهام فطلع الأزلام فأخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا أضرهم أم لا فخرج الذي أكره يعني خرج ما حد ضرهم قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فقال أبو بكر يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا والتفت النبي، شوفوا شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان يلتفت حتى لوراء، ماشي. وأبو بكر يريد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يصير قدام، مرة على اليمين، مرة على الشمال، مرة وراءه، ودائما يتطلع هل لاحقونه كذا، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، التفت فقال: اللهم اصرعه، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. قال صراخة: فساخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها وصرعتني. يعني ساخت يدين الفرس في الرمل، هل تستطيع تقوم؟ وكبته من فوق. فقامت، فإذا غبار يتصاعد إلى السماء مثل الدخان. مرة أخرى أخذ الأسلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان قائلا: أنا سراقة بن مالك، أنظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم، يا عم أخوفكم، عليكم السلام، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه، ادعوا الله لي ولا أضرك. فدعا له، يعني ادعوا الله نجيني. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا، فجاءهم سراق، قال فوقع في نفسي، انتبهوا، قال فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه ممنوع، يعني ما في أحد يستطيع يعمله شيء، محفوظ من الله تعالى، وأنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم زاد المتاع، فلم يرزآني مما معي شيئا ولم يسألاني. فقلت: يا رسول الله، مرني بما شئت. فقال: قف مكانك ولا تترك أحدا يلحق بنا واخفي عنا. يعني أنت ما تقول للناس أنهم سيأتوا. وهكذا كان في أول النهار جاهدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار صار يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب لي كتابا، كتاب أمن. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من جلد ثم ألقاه إلي، فأخذته وضعته في كنانتي ثم رجعت. ولكن المعجزة هنا، بارك الله فيكم، لم تكن هنا. فلما هم سراقة بالرجوع التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. فقلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم. الله أكبر. فرجع سراقة وهو في حيرة من أمر هذه النبوة، يعني حار، كيف أنا سألبس سواري كسرى؟ سبحان الله، بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, dass die Mekkaner, dass die Leute aus Mekka, dass sie den Leuten gesagt haben, wer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam lebendig oder tot bringt, bekommt 100 rote Kamele. 100 rote Kamele oder 100 Kamele. Suraqa ibn Malik, Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum المدلجي، ده بارك الله فيكم، أو المدلجي، ده war ein sozusagen ein Reiter in seinem Volk. Der war bekannt. Der saß mit den Leuten zusammen und dann kam eine Person zu ihm. Der hat ihm gesagt: oh, Suraqa, ich habe von Weitem so Schwarzes gesehen. Das wird Es waren Leute und ich denke, die waren Mohammed und seine Leute mit ihm. Suraqa hat das so gehört, er hat ihm gesagt: ach nein, das sind nicht er und seine Leute, die waren Leute von uns, die haben etwas verloren und die sind gerade weggegangen. Stimmt das? Die anderen haben gesagt: ja. Dann ist Suraqa gegangen, allein. Der wollte die 100 Kamele haben, warum sollen die anderen haben? der ging zu seiner Sklaven, der hat gesagt, bereite für mich mein Pferd. Ja? Und er hat seine Waffe mitgenommen und er ritt in Richtung dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Als er nachkam, Suraqa sagt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat immer nach vorne geschaut und ist weitergegangen, ohne dass er Angst hat. Aber Abu Bakr guckt rechts und links. Dann hat, als Abu Bakr mich sah, ich war in der Nähe, der hat gesagt, oh Prophet, es gibt einen Reiter, der kommt zu uns. Der Prophet hat nur nach hinten angeschaut und er hat gesagt, oh Allah, lass ihn fallen vom Pferd. Oh Allah, genüge uns sein Übel mit dem, was du willst. Suraqa ist sofort von seinem Pferd nach unten und das Pferd ist gefallen. Suraqa hat Al-Azlam genommen. Al-Azlam, die waren diese drei Stücke, was wir gesagt haben. Drei Stöcke, so Stock, Stock, Stock. Auf einen steht tue, tue nicht und eine steht gar nicht. Der hat das gemacht, dann hat bei ihm gezeigt, das wird dir Schlechtes passieren, wenn du diesen Leuten was Schlechtes machst. Der hat gesagt, trotzdem mache ich weiter. Der ist hinter ihnen nochmal, die Beine vom Pferd, die waren dann ins Sand gegangen, bis sie nicht mehr rauskamen. Der hat nochmal Al-Islam genommen, diese drei Stöcke. Der hat nochmal gemacht, das kam bei ihm schlecht. Dann hat er sie gerufen. Der hat gesagt, mach für mich Dua und ich mach euch nicht. Der Prophet hat für ihn Dua gemacht. Dann kam Suraqa zu ihm. Der hat gesagt, ich bin Suraqa. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, was willst du von uns? Was willst du von uns? Der hat gesagt, ja, die Leute, die wollen dich und so weiter. Und Suraqa sagt selber, sagt, ich habe dann, nachdem was mit mir alles passierte, ich habe gewusst, dass seine Sache stimmt und dass er eines Tages die anderen besiegen wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suraqa, bleib wo du bist und wenn die Leute dich nach uns fragen, dann sag ihm nicht. Suraqa hat Angst selber gehabt und er hat dem Propheten gesagt, dann hat ihm gesagt, aber ich möchte, dass du mir nichts tust. Der Prophet sagt ihm, ich tue dir nichts. Aber sag niemandem, dass du uns gefunden hast. Suraqa hat ihm gesagt, aber schreib mir ein. Ich brauche das schriftlich. Schreib mir, dass du mit mir nichts Schlechtes tust. Der Prophet hat Amr ibn Fuhaira befohlen, der hat was geschrieben. Danach wollte Suraqa zurückreiten. Der Prophet sagte ihm, Suraqa, du wirst die Armreifen von Kisra tragen. Der hat ihm gesagt, Kisra ibn Hirmes. Der hat ihm gesagt, Kisra ibn Hirmes. Wer ist Kisra ibn Hirmes? Der ist der Oberhaupt von Persien. Wisst ihr, was das bedeutet, Barakallahu fikum? Persien war der größte Staat in damaliger Zeit. Es gab zwei, die Römer und die Persen, Rom und Persien. Und die Römer waren sozusagen auch schwächer in dieser Zeit als die Leute von Persien. Der hat ihm gesagt, ich werde Armreifen von Kisra bekommen. Der hat ihm gesagt, ja. Überlegt euch, Barakallahu fikum, wie die Sache ist. Eine Person wandert von Mekka aus und die Leute sind hinter ihm, sie wollen ihn töten. Aber ich habe mal, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Mittel genommen und erschöpft. Nicht, dass er gesagt hat, ich bin Prophet Gottes, dann gehe ich so einfach vor allen Leuten. Nein, der hat als Mensch hier gehandelt. Der ist geheim in der Nacht mit einem Plan. Er ist nach Medina ausgewandert. Und er hat alle Mittel ausgeschöpft, Entschuldigung, in diesem Zusammenhang. Natürlich, Barakallahu fikum, Suraqa hat die Armreifen von Kisra bekommen. سبحان الله سبحان الله. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد سنين أسلم سراقة، أسلم سراقة، وبعد سنين فتح المسلمون بلاد فارس، فتحوا المدائن، الفتح الأول، وإن شاء الله سيأتي الفتح الثاني بإذنه تعالى. فتحوا المدائن وبارك الله فيكم، أتوا بسواري كسرى إلى عمر فقال: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة؟ فأتى بسراقة ولبس سراقة سواري كسرى، قال: اليوم تحققت، سبحان الله. فقال له: قل عمر. قال لي: ليش بيكره عمر منه؟ ليش بيكره عمر رضوان الله عليه؟ قال: قل له الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج أو مدلج. ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة وطيف به في المدينة، وكان يقول هذا: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. وكان يوما مشهودا. وهذا من أهم نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. دن شبيتا هات سراقة دن إسلام أنجنوم يهد دن إسلام أنجنوم Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, dann kam Abu Bakr, starb Abu Bakr. Und zur Zeit von Umar ibn al-Khattab wurde Persien befreit von Schirk und Götzendienerei, von Feuerdienerei. Deshalb natürlich auch die Leute, die noch die Feuer anbeten wollen, hassen Umar, weil er das Ganze sozusagen gestoppt hat. Dann hat man Umar die armen Reifen von Kisra geholt. Umar radiallahu anhu sagte: Wo ist Suraqa ibn Malik? Wo ist Suraqa ibn Malik? Ja, die sagt: Warum? Der die sagt: Heute wird das Versprechen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahr. Der hat Suraqa ibn Malik geholt, der hat ihm gesagt: Hier, Suraqa, trag die armen Reifen von Kisra. Und sagt Suraqa laut: Allahu Akbar. Allah hat diese Armreifen von Kisra genommen und derjenige, der das jetzt trägt, ist Suraqa ibn Malik. Und er hat das getragen und Suraqa war in Medina. Und das war natürlich die erste Befreiung. Inshallah, es gibt eine zweite Befreiung. Bi'ithni ta'ala. Das ist Barakallahu fikum, Subhanallah. Ich meine, schaut mal, der Prophet sagt ihm, wann? 17 oder 15 Jahre davor, sagt ihm, du wirst. Und er sagt ihm auch genau die Armreifen von Kisra. Und das passiert dann nach 17 Jahren. Subhanallah. طبعا الناس كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ف وكل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وفي قباء مكث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بارك الله فيكم بنى أول مسجد في الإسلام، وهو مسجد قباء، وهو مسجد قباء بارك الله فيكم. وثم وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وهكذا تمت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مبدأ لتاريخ جديد في عصر لهذا الأمر العظيم الذي حصل، لتكون مبدأ للمسلمين بتاريخهم، فنحن نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله سنكمل في الدروس القادمة بإذنه تعالى. بارك الله فيكم. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter in Richtung Medina, und dort kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quba an. Und dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Moschee von Quba. Die erste Moschee im Islam war nicht die Moschee in Medina. Das war die Moschee in Quba. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dort eine Moschee gebaut und er ist ein paar Tage geblieben, und am Freitag ist er weiter in Richtung Medina. Die Leute haben ihn auf ihn gewartet, und die Leute gingen jedes Mal und die wollten ihn empfangen. Aber der kam nicht, aber dann später, ein paar Tage später, kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an, und die Leute haben sich gefreut. Und so, barakallahu fikum, war die Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Ende. Diese Auswanderung, die Geschichte ist, oder Anfang der Geschichte ist für uns, weil wir nach unserem Zeitkalender, wir, barakallahu fikum, fangen mit der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an. Das Auswanderung vom Propheten ist für uns sozusagen unser Hijra-Kalender. Dann das fängt dort an, und inshallah werden wir in den nächsten Unterrichten anfangen mit der zweiten Phase. Mit der zweiten Phase der Da'wa im Islam, und das ist die Phase in Medina. Es gab Phase in Mekka, aus zwei Phasen, geheim und öffentlich, und dann Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, die Geschichte hat sich verändert durch diese Auswanderung. Und dann, barakallahu fikum, war in Medina. Und in Medina natürlich war die Situation anders als in Mekka. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Wörter in unseren Büchern schreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Nutzen geben von dem, was wir gelernt haben. Ich hoffe auch, dass man etwas daraus gelernt hat, barakallahu fikum. Ich erzähle das nicht als Geschichte, damit man nur Geschichte sozusagen hat, sondern wir, natürlich, es gibt Aspekte der Geschichte hier, die Geschichte erklären vom Propheten, aber ich meine, das ist nicht nur Geschichte, um Spaß zu haben, sondern das ist auch, es gibt religiöse Themen, die man daraus lernen kann. Und jetzt im zweiten Teil, das bedeutet in der zweiten Phase von Medina, werden wir mehr und mehr lernen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا عندكم أسئلة على الموضوع تفضل. Was? Ist ja auch nee, das war, weil Abu Bakr sozusagen Angst gehabt hat um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Herab gesandt, dass du keine Angst haben brauchst. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit euch. Inna Allah ma'ana. Idh yaqul li sahibihi, idh huma fil ghar, idh yaqul li sahibihi, la tahzan inna Allah ma'ana. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Abu Bakr, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Warum bist du traurig? Ja, der hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geschützt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und hat Abu Bakr geschützt von Kuffar, weil sie auf dem Weg waren, ihn zu töten. Und der war in der Berghöhle, und sie waren draußen, und die haben ihn nicht gefunden. Und es gibt ja auch eine Geschichte mit der Taube und mit Spinne und so weiter. Manche Gelehrten haben gesagt, diese Geschichte wäre authentisch, aber eigentlich, es gibt keine, das ist nicht authentisch, diese Geschichte. Wallahu a'lam. Ja. Lach jetzt al-Yaqul bin Nisbati li Qawlihi la tahzan inna Allah ma'ana. Hal kan hada min ajal al-ladagh? La. Hada kan min ajal, lian Abu Bakr kan yakhaf an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anzal hada. هذه الآية. طيب. هبتي نخلص. سديزم. نعم. نعم. سمتين. تيمة برضو weil wir machen einen Unterricht von einer Stunde und ich mache nicht länger als eine Stunde und wir haben noch 2 Minuten für die eine Stunde. Die anderen können vielleicht weggehen und dann können wir vielleicht auch auf Deutsch reden. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تاني زوجكم تروح وروح. اللي بده يبقى يبقى اللي بده يذهب يذهب. Diejenigen, die bleiben möchten, die können bleiben. Diejenigen, die gehen möchten, die können gehen. Und wir machen weiter, inshallah, mit so einer Frage und Antwort, aber machen wir nur auf Deutsch. Alaykum salam. نشوف ابو عمر فرجيت ابو عمر شو قال بس اطويها اعمل لها هي حطلع عجين روح اعمل لها عجين وحط عليها ولفها بس المهم لا تعتمد عليها لا تعمل فيها كثير عليكم السلام طيب خير إن شاء الله